mir Gelegenheit gegeben, mit dem Führer persönlich zu sprechen. Der Führer sagte, hören Sie mich, erkennen Sie auch meine Stimme. Ich antwortete ihm, jawohl, mein Führer. Er gab mir seine klaren, eindeutigen, jeden Zweifel ausschließenden Befehle, die mir in ihrer knappen, soldatischen Form stets in Erinnerung bleiben werden. In diesem Augenblick trugen Sie eine ungeheure Verantwortung, Herr Major. Ich war stolz drauf und glücklich, dass ich aus dem Munde des Führers militärische Vollmachten erhielt und damit von meinem Gewissenskonflikt befreit wurde. Meine Empörung über die gemeine Handlungsweise einiger weniger Offiziere war grenzenlos. Und ich war stolz, dass ich als Angehöriger des Heeres mit jenen Männern abrechnen konnte, die den grauen Rock geschändet hatten.